Modelltest 4. Vom Wunderstift zum Massenartikel. Zur Geschichte des Kugelschreibers. In der modernen Zeit muss alles einfach und schnell gehen. Auch das Schreiben. Vor etlichen tausend Jahren mussten sich die Menschen für das Schreiben hingegen viel Zeit nehmen. Sie schrieben mit Hammer und Meißel auf Stein. Sie ritzten Buchstaben in weichen Ton, der später durch Erhitzen gehärtet wurde. Dann schrieb man mit Tinkturen aus Pflanzensäften auf präparierte Pflanzenstoffe oder Tierhäute. Später gravierte man mit einem Griffel Schriftzeichen auf Wachstäfelchen ein. Als das Papier erfunden wurde, pinselte man darauf mit Tusche oder mit Tierfedern, die von Zeit zu Zeit gespitzt werden mussten und in Tinte getaucht wurden. Diese verschiedenen Techniken benötigten eine hohe Kunstfertigkeit der Schreiber. Sie verlangten einen großen Aufwand an Zeit, Material und technischem Wissen, um allein die Schreibunterlagen und die Schreibgeräte herzustellen und sie zu erhalten. So beherrschten in diesen Zeiten auch nur wenige Menschen die Schreibkunst. Denn wer konnte es sich leisten, sie zu erlernen oder auch nur die dafür notwendigen Materialien zu beschaffen? Eine Revolution war deshalb in der Neuzeit die Erfindung des Bleistifts und des Füllfederhalters. Sie waren überall und ohne großen Aufwand zu benutzen. Alle Bevölkerungsschichten konnten sie sich im Prinzip leisten, denn sie waren relativ billig. Doch auch Bleistift und Füllfederhalter hatten entscheidende Nachteile. Die Graphitschrift des Bleistifts lässt sich ohne Probleme wieder ausradieren. Sie ist also nicht dauerhaft und deshalb für die Fixierung von Dokumenten nicht geeignet. Die Füllfederschrift hinterlässt zwar dauerhafte Spuren, aber dafür muss dieses Schreibgerät auch sensibel angewandt werden. Der Füller darf nur in einem bestimmten Winkel auf das Papier aufgesetzt werden und man muss ihn mit gleichmäßigem Druck über die Schreibunterlage führen, sonst fließt zu viel Tinte aus der Röhre und es gibt Kleckse. Ein anderer Nachteil des Füllers ist, dass er von einer externen Quelle der Schreibflüssigkeit abhängig ist. So haben schon im 19. Jahrhundert einige Erfinder versucht, ein neues Schreibgerät herzustellen. Es sollte vielseitig einsetzbar sein und robust, anwendungsfreundlich, dauerhaft und billig sein und es sollte nicht von einer externen, sondern von einer internen Quelle mit Schreibflüssigkeit versorgt werden müssen. Eine geniale Schlüsselidee bestimmte deshalb die Entwicklung des modernen Schreibgeräts von Anfang an. Die Spitze des Schreibgerätes sollte nicht fest sein wie bei einem Bleistift oder einer Feder, sondern sie sollte aus einer sich drehenden Kugel bestehen. Eine Kugel könnte nämlich verhindern, dass sich die Spitze zu schnell abnutzt und stumpf wird. Gleichzeitig suchte man nach einer Schreibflüssigkeit, die nicht zu dünn und nicht zu dick sein dürfte. Warum? Wäre die Schreibflüssigkeit so dünnflüssig wie Tinte, dann würde sie aus der Röhre auslaufen und wäre schnell verbraucht. Wäre sie zu dick, dann würde sie austrocknen und sie könnte innerhalb der dünnen Röhre nicht bis zur Schreibspitze fließen. Wer nun tatsächlich den Kugelschreiber erfunden hat, das lässt sich heute nicht mehr sagen. Unter den vielen Erfindern gelang es im Jahre 1938, den ungarischen Brüdern Biro ihrem Kugelschreiberpatent zum Erfolg zu verhelfen. Jahrelang hatten sie experimentiert, um die richtige Rezeptur für die Schreibflüssigkeit zu finden. Sie mischten schließlich eine Paste auf Ölbasis. Auch die winzige Kugel an der Schreibspitze stellte zunächst ein großes Problem dar. Die Brüder Biro entschieden sich als Material für Stahl. In einem wochenlangen Prozess wurde diese Stahlkugel zwischen zwei Stahlplatten geschliffen, bis sie so glatt war, dass ihre Unebenheiten geringer als das Hundertstel eines Menschenhaares waren. Als erstes profitierte das Militär von der Erfindung der Biro-Brüder. Die Piloten der britischen Luftwaffe ärgerten sich nämlich über ihre Füllfederhalter, die in großer Höhe unter dem Luftdruck ausliefen. So nahm die Royal Air Force das Angebot der Biro-Brüder an, ihre Erfindung zu testen. Das wurde ein großer Erfolg und im Jahre 1944 kaufte das britische Luftwaffenministerium 30.000 Kugelschreiber. Doch damit war das Unternehmerglück der beiden Kugelschreiber-Erfinder schon zu Ende. Denn ein amerikanischer Industrieller produzierte schon ein Jahr später Kugelschreiber, die nur $12,50 kosteten und deshalb massenhaft gekauft wurden. Die sich rasch entwickelnde Konkurrenz warf immer neue Kugelschreiber auf den Markt, die den Preis immer mehr drückten. Sein Tiefpunkt betrug schließlich 50 Cent. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eroberte der Kugelschreiber von Amerika aus den Globus. Die besten Werbeträger waren amerikanische Soldaten, die das neue Schreibgerät als Symbol des amerikanischen Fortschritts stolz in Europa und Fernost bekannt machten. In den Nachkriegsjahren besaßen Kugelschreiber den Schwarzmarktwert von Nylonstrümpfen und Camel-Zigaretten. Seit seinen Anfängen hat der Kugelschreiber einige technische Verfeinerungen durchgemacht. Die Schreibspitze besteht nun nicht mehr nur aus einer einfachen Stahlkugel, sondern aus einer Kugel aus härterem Metall. 4 oder 5 haarfeine Kanäle leiten die Schreibflüssigkeit an den äußersten Rand der Kugelschale. Sie bewegt sich beim Schreiben. Steht sie still, dann verschließt sich die Mine. Dadurch wird das Austrocknen der Paste verhindert. Die Lebensdauer und Schreibleistung einer heutigen Mine ist gewaltig. Man kann mit ihr einen 20.000 Meter langen Strich ziehen. Kugelschreiber gibt es heute in allen Variationen und zu allen Preisen. Vom Luxusstück bis zum billigen, vollautomatisch produzierten und jährlich millionenfach hergestellten Massenartikel aus Plastik reicht die Bandbreite edler, vornehmer, fantasievoller, verrückter oder billiger Exemplare. Technische Optimierungen scheinen kaum noch möglich oder nötig zu sein. Gegenwärtig sind schätzungsweise 4 Milliarden Kugelschreiber in Gebrauch. Statistisch gesehen besitzt jeder zweite Mensch auf der Welt einen solchen rollenden Schreibstift. An die Brüder Biro, die mit ihrer Erfindung die schriftliche Kommunikation der Menschheit radikal verändert haben, erinnert sich kaum noch jemand. Ihr Name jedoch wurde in manchen Ländern zum Synonym für den Kugelschreiber. Er heißt dort einfach Biro.